Schritt B, Übung 18. Nach Frankfurt. Zum Frühstück. Am Anfang. Dein Brief. Mein Vater. Im Verein. Dein Vorname. Eine Woche. In der Wohnung. Im Wasser. Aus aller Welt. Im Winter. Das Gewicht. Ein Gewitter. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich wirklich sehr auf Freitag. Wie viele Kartoffeln willst du? Vorgestern waren wir verabredet. Hast du das vergessen? Am Freitag und am Wochenende spiele ich im Verein.